nächste Lied handelt nicht von Drogen, auch wenn es so klingt. Es handelt von Körperkultur. Betrunken, noch stehst du unter Druck. Nein, du kennst den Schmerz und lang noch kein Zurück. Wenn die Nadel beginnt mit ihrem surrenden Gesang, schickt sie ja nie von Qualen, von Schmerz und süßem Klang. Ich häng wieder an der Nadel, die meinen Körper besitzt. Ich häng wieder an der Nadel, die die Farbe in mir steht. Ich häng wieder an der Nadel, die meinen Körper besitzt. Ich häng wieder an der Nadel, die die Farbe in mir steht. Ich tanze zuckend auf und ab. Und du spürst, wie die Sucht dich langsam packt. Nach Farbe auf dein Haut, auf den Tool, wie es dieses Kleider braucht. Ich häng wieder an der Nadel, die meinen Körper besitzt. Ich häng wieder an der Nadel, die Farbe in mir steht. Ich häng wieder an der Nadel, die meinen Körper besitzt. Ich häng wieder an der Nadel, die Farbe in mir steht. Ich tanze zuckend auf und ab. Und ich spüre, wie die Sucht mich langsam packt. Nach Farbe auf meiner Haut, auf der Tool, wie es sich sonst keiner traut. Ich häng wieder an der Nadel, die meinen Körper besitzt. Ich häng wieder an der Nadel, die Farbe in mir steht. Ich häng wieder an der Nadel, die meinen Körper besitzt. Die Farbe in mir steht. Du bist weder betrunken, noch stehst du unter Druck. Nein, du kennst den Schmerz, von lang noch kein Zurück. Wenn die Nadel beginnt, mit ihrem surrenden Gesang, sich ihr Lied von Qualen, von Schmerz und süßem Zwang. Die wieder an der Nadel, die meinen Körper besitzt. Die wieder an der Nadel, die Farbe in mir steht. Die wieder an der Nadel, die meinen Körper besitzt. Die wieder an der Nadel, die Farbe in mir steht.